Die gemeinsame Kundgebung von Armee und Volk der Stadt Pjöngjang zur Feier des erfolgreichen Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 fand am 6. Juli an verschiedenen Orten der Stadt Pjöngjang, wie auf dem Kim Il-sung-Platz vor dem Monument der Zuche-Ideologie, am Parteigründungsmonument, auf dem Platz vor dem Kulturhaus 25. April, am Triumphbogen und auf dem Platz vor der Pjöngjanger Sporthalle gleichzeitig statt. Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DEVRK, Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVRK und Vorsitzender des Ministerkabinetts der DEVRK, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVRK und weitere führende Kader der Partei, des Staates und der Armee, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Funktionäre der Partei, Streitkräfte des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Mitarbeiter der Organe, Fabriken und Betriebe aller Ebenen, Werktätigen und Studenten in der Stadt Pjöngjang nahmen an der Kundgebung teil. Choi Ryong-hae verlas die Mitteilung der Akademie für Landesverteidigung der DEVRK. Auf der Kundgebung hielt Zhang Chang-ha, Präsident der Akademie für Landesverteidigung der DEVRK, eine Ansprache. Er betonte, der erfolgreiche Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 sei eine Demonstration des heroischen Geistes des starken Landes von Baekdusan und der grenzenlosen Landeskraft, eine große bemerkenswerte Feierlichkeit in der Geschichte der Republik und ein großer Sieg des gesamten koreanischen Volkes. Alle Wissenschaftler, Techniker und Mitarbeiter der Akademie für Landesverteidigung würden die strategische Konzeption der Partei mit der großen Triebkraft der Selbsthilfe, den endgültigen Sieg des Sozialismus und ein großes Ereignis der Wiedervereinigung des Vaterlandes schnellst zu erringen, durch die Entwicklung der noch stärkeren und moderneren Hightech-Waffen treu unterstützen. Der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas Kim Gi-nam, der Vizeminister für Volksstreitkräfte, Generaloberst der Landstreitkräfte Yun Dong-hyun und erster Sekretär des Zentralvorstandes des Kim Il-sung-istisch Kim-jong-listischen Jugendverbandes Jun Yong-nam hielten die Gratulationsreden. Sie gratulierten herzlich die Wissenschaftler der Rüstungsindustrie, die die arroganten USA auf das Gesicht geschlagen hatten. Sie hoben hervor, die ganze Armee und das gesamte Volk der DEVRK sollten sich mit dem großen Nationalstolz in einem superstarken Land mit interkontinentaler ballistischer Rakete zu leben, zum Generalmarsch für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas mittels der Selbsthilfe in der Malima-Aufschwungszeit wie ein Mann einsetzen und dabei ein neues Wunder schaffen und die neueren Taten vollbringen. Falls die USA mit unbesonnener militärischer Provokation die DEVRK anzutasten versuchen würden, werde die Volksarmee durch den atomaren Präventivschlag koreanischer Prägung die Aggressoren allesamt vernichten und es vor aller Welt zeigen, wie das Festland von USA in das Feuermeer verwandelt werde und zugrunde gehe. Die Jugendlichen sollten den jungen Wissenschaftlern und Technikern der Rüstungsindustrie in ihrem Kampfgeist und Elan nacheifern und in allen Bereichen des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates die Mythen der heroischen Jugend unablässig schaffen. Die Redner betonten, dass alle unter der Führung von Kim Jong-un für den endgültigen Sieg der koreanischen revolutionären Sache tatkräftig voranschreiten sollten. Als die Kundgebung zu Ende ging, flogen die prächtigen Feuerwerke in den Himmel der Hauptstadt.